mir die Arbeit, verbietet mir das freie Wort. Verfolgt meine Schritte, zerstört mein Leben, rastet mir stark zuvor. Ich stehe allein, ich bin das Weichbild, das es zu bekämpfen gilt. Doch mein Schwert, das ist mein Wille, und mein Hass ist mein Schild. Alle Kühe zum Trotz, ich schweige in die Schild. Ich sage laut und offen, ich kann lassen, wen ich will. Alle Willkühe zum Trotz, ich schweige in die Schild. Ich sage laut und offen, ich kann lassen, wen ich will. Bleibe entschlossen, festgewillt. Denn mein Schwert, das ist mein Wille, und mein Hass ist mein Schild. Alle Willkühe zum Trotz, ich schweige nicht still. Ich sage laut und offen, ich kann hassen, wen ich will. Alle Willkühe zum Trotz, ich schweige nicht still. Ich sage laut und offen, ich kann hassen, wen ich will. Hass durchdringt mich und mein Hass ist grenzenlos. Ich hasse euch, ich hasse viele und mein Hass ist stark und groß. Bis eure große Schuld beglichen, bis der Rache durchgestellt. Bleibt mein Schwert, mein Wille und mein Hass ist ein mein Schild. Alle Willkühe zum Trotz, ich schweige nicht still. Ich sage laut und offen, ich kann hassen, wen ich will. Alle Willkühe zum Trotz, ich schweige nicht still. Ich sage laut und offen, ich kann hassen, wen ich will.